Erster König Josaphat von Juda kam sicher nach Jerusalem zurück. Zweiter Jehu, der Seher, kam zu König Josaphat. Er fragte, warum hilfst du schlechten Menschen? Warum liebst du Leute, die Gott hassen? Darum ist Gott jetzt sehr zornig auf dich. Dritter, aber du hast auch Gutes getan. Du hast die Götzenbilder aus dem Land entfernt. Du wolltest Gott suchen. Vierter, Josaphat blieb eine Zeit in Jerusalem. Dann reiste er durch das Land. Er ging von Beerseba bis zum Gebirge Ephraim. Er brachte die Menschen zurück zu Gott. Fünfter, er setzte auch Richter in alle Städte Judas ein. Sechster, er sagte zu den Richtern, passt gut auf, was ihr tut. Ihr richtet nicht für Menschen. Ihr richtet für Gott. Er hilft euch, gerecht zu sein. Siebter, habt Respekt vor Gott. Seid vorsichtig bei eurer Arbeit. Gott ist immer gerecht. Er nimmt kein Geld an. Er ist nicht parteiisch. Achter, in Jerusalem setzte Josaphat auch Leute ein. Es waren Leviten, Priester und Familienoberhäupter. Sie sollten sich um Gottes Dinge kümmern. Sie sollten auch über Streitigkeiten der Leute richten. Neunter, er gab ihnen diese Anweisung, ihr sollt Gott respektieren. Seid ehrlich und treu. Zehnter, wenn eure Brüder aus den Städten Streit haben, helft ihnen. Es kann um Mord gehen oder um ein Gesetz. Ihr sollt sie lehren, Gott nicht zu beleidigen. Dann kommt kein Zorn über euch. So macht ihr keine Fehler. Elfter, Amaja, der Hohepriester, ist für Gottes Dinge zuständig. Sebadia ist für alle anderen Dinge zuständig. Die Leviten helfen euch als Diener. Seid mutig bei eurer Arbeit. Gott ist mit den Guten.